Ich bin schon länger hier. Darum weiß ich auch genau, dass Punk heute nichts mehr wert ist. Und dass alles nur ein großer Irrtum war. Und es wird kein Wind von 1976 sein.